Siehst du die Lärche dort, sitzt auf einem Baumwollstrauch. Siehst du die Lärche dort, auf diesem Baumwollstrauch. Bevor du gehst, möchte ich in deinen Armen ruhen, weil ich so müde bin. In deinen Armen ruhen, damit ich glücklich bin. Siehst du die Lärche dort? Bỏ bê nhớ ở chiếc ơi chớ có mẹ nhớ ơi gặp bà hôm nay bố không ra hôm nay bố không ra chớ bằng hôm nay lại ca đại sao mẹ ơi cho quân ta đã chê nhớ ơi để làm bằng hôm nay lại ca bằng hôm nay lại ca ý con lắm hơi ơi ở ra dort sitzt auf einem Baumwollstrauch. Siehst du die Lärche dort auf diesem Baumwollstrauch. Bevor du gehst, möchte ich in deinen Armen ruhen, weil ich so müde bin. In deinen Armen ruhen, damit ich glücklich bin. Siehst du die Lärche dort? Thank you.